Yeah. Thanks, Khaled, for this great beat, man. Oh. BK auf dem Track, S.O. Virus. Cool. Jeder weiß ganz genau, wir sind die Kings, vielleicht übertreiben wir, doch Fakt ist, wir sind einfach cool. Wir tragen große Shirts und Riesenbrillen, die Hose sitzt, die ist scheißegal, denn wir fühlen uns cool. Und plötzlich kackt sich jeder Spacken ein, cool. Seid ihr neidisch, dann geht endlich ein, cool. Wir wissen, wie man richtig Business macht, wie man es nach oben schafft, denn wir sind so cool. Guck mich an, was ich für Beats drop. Jede Zeile Gold wert. Jeder meiner Parts ist einzigartig. Platin würdig Gold. Yeah. Manche missverstehen mich, doch sie widerstehen nicht. Mein Song macht süchtig wie ein Feier, ein Partystrich. Und wieso ich solche Sprüche grabe? Ich kann's mir leisten. Ich werd niemals kapitulieren, egal was manche Wichser meinen. Die 4XL-Shirts passen mir wie angegossen. Gibt nur wieder Geld, ich bin bald einer der ganz großen Bosse. Cool, jeder weiß ganz genau, wir sind die Kings, vielleicht übertreiben wir, doch Fakt ist, wir sind einfach cool. Wir tragen große Shirts und Riesenbrillen, die Hose sitzt, die ist scheißegal, denn wir fühlen uns cool. Und plötzlich kackt sich jeder Spacken ein, cool. Seid ihr neidisch, dann geht endlich ein, cool. Wir wissen, wie man richtig Business macht, wie man es nach oben schafft, denn wir sind so cool. Best know I get that paper, all about my Benjamins. Stay so fresh, stay so clean, you ain't ever seen the shit I'm in. Got the game on lock, I ain't never gonna stop. Gotta keep it so hot, hot. In the summertime, gotta keep it hot. So mine at the block in the drop top. Come on, yeah, that keep it blowing. Ain't nobody gonna stop me rhyming. All day I'm shining, shining. Kinda like a damn diamond, diamond. Black on the track, better get it right, better get it tight, better hear say my name. Ever since I hit the game, it ain't ever gonna be the same. Cool, jeder weiß ganz genau, wir sind die Kings, vielleicht übertreiben wir, doch Fakt ist, wir sind einfach cool. Wir tragen große Shirts und Riesenbrillen, die Hose sitzt, die ist scheißegal, denn wir fühlen uns cool. Und plötzlich kackt sich jeder Spacken ein, cool. Seid ihr neidisch, dann geht endlich ein, cool. Wir wissen, wie man richtig Business macht, wie man es nach oben schafft, denn wir sind zu cool. Für die Welt. Messe West-Berlin und es geht immer weiter so. Ich bleibe so fresh, so clean. Lange Shirts und breite Jeans. Ich fühle mich gut in XXL. Einfach cool für diese Welt. Und auch die Boots sehen passend aus. Fast so aus wie neu bestellt. An meinem Ohr macht's bling, bling, bling. Ich funkel wie ein Diamant. Frisch rasiert, Rudi an und Party machen wie am Strand. Die geilsten Frauen gibt's nur in Baggy. Sexy Bitches, Business, Mann. Ich wurde nicht ins Bein geschossen, Digga. Nein, das ist mein Gang. Cool, jeder weiß ganz genau, wir sind die Kings, vielleicht übertreiben wir, doch Fakt ist, wir sind einfach cool. Wir tragen große Shirts und Riesenbrillen, die Hose sitzt, die ist scheißegal, denn wir fühlen uns cool. Und plötzlich kackt sich jeder Spacken ein, cool. Seid ihr neidisch, dann geht endlich ein, cool. Wir wissen, wie man richtig Business macht, wie man es nach oben schafft, denn wir sind zu cool für die Welt.